Käse vor Podcast, eine Käse vor Live-Produktion. Der krasseste Podcast, den keiner hört. Dafür mit vier Talkmastern. Hallo, guten Abend und herzlich willkommen zur, warte, ich muss nachschauen. Achten Folge. Wir sind da nicht vorbereitet. Ja, da kann man auch mal durcheinander kommen. Achten Folge von Käse vor Podcast. Heute voll Full House, Junge. So mit Thilo, Finn, Simon und... Hallo. Zum ersten Mal? Zweiten Mal. Das stimmt ja nicht. Mal. Ich dachte, wir hätten schon zum ersten Mal Full House. Nee, zum zweiten. Merkt man, dass ich esche? Nee, ne? Nee. Nee. Isst du? Gut. Überhaupt nicht. Nee. Und was isst du nicht? Schokotoffees von einer sehr guten Marke, die ich jetzt nicht nennen werde. Okay. Ist ja auch egal, weil du die nicht isst. Richtig. Deswegen von ist Stork? Es voll irrelevant. Von Stork? Nein, von... Aldi. Ja? Keine Ahnung. Die gute Aldi-Schokolade. Mein Adventskalender dieses Jahr, letztes Jahr war von Aldi. Die wollen jetzt Wohnungen bauen. Hat ihn dir deine Mutter geschenkt? Ja, genau. Hat richtig viel Liebe gezeigt. Der gute Lidl. Nee, Aldi-Adventskalender. Ich habe heute gelesen, irgendeine Überschrift, dass Aldi Wohnungen bauen möchte. Ja, habe ich auch gerade. Auf MSN. Und wofür? Für ihr Gemüse? Oder? Ja, genau. Ja, damit das besser aufwachsen kann. Ja. So, das abgelaufene Gemüse wird nicht weggeschmissen, sondern kriegt eine eigene Wohnung und fängt da dann an zu leben. So ein Ghetto für Schimmel und Pilzkulturen. Das ist ein Mehrvegetationenhaus. Ja. Mehr Vegetation. Der schöne Badezimmerschimmel für den Käse. Apropos Schimmel. Schläft wie ein Velo. Ich wollte heute endlich mal wieder Marmelade essen. Ich hatte sogar so gute von einer sehr guten Marke, die ich jetzt nicht nennen werde. Schwartau, Bad Schwartau. Ja, natürlich Schwartauer Marmelade. Was sonst? Und Brand Predictor. Sie war leider schimmelig. Also spricht jetzt nicht unbedingt für die Marke, aber ich habe sie auch im Schrank aufbewahrt. Das ist natürlich auch clever. Fail. Ja. Und sie war wahrscheinlich geöffnet, oder? Sie war schon geöffnet, ja. Ich weiß auch, wer sie aufgemacht hat. Tja. Simon, du, ja. Denn? Du. Und wieso steht sie da nicht im Kühlschrank? Ja, weil sie bei euch auch immer im Schrank steht und unser Kühlschrank halt auch immer voll ist. Also das stimmt, bei uns steht die immer im Wandschrank. Im Schrank, aber ihr seid halt auch zu viert bis fünft. Da ja, kein Mensch mag kalte Marmelade, das ist ja mega eklig. Also ich habe drei Gläser Marmelade im Kühlschrank stehen. Da merkt man nichts von. Ja, in unser Kühlschrank hätte sie aber halt auch nicht reingepasst, weil, also keine Ahnung, ich habe da halt einen Aufstrich drin, einen Parmesan und so ein bisschen Zitronen, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Ja, ist es der gleiche Parmesan noch von letztem Mal? Weiß ich nicht genau. Könnte sich auch geändert haben. Aber ich habe länger nicht mehr was davon gegessen. Auf also Simon kann jetzt bezeugen, dass mein Kühlschrank auch ziemlich voll ist. Ja. Ist immer noch das halbe Glas Bolognese drin? Ja. Ja, bei uns ist halt auch irgendwie in dem Gemüsefach eine Glasflasche drin mit irgendeiner Flüssigkeit, wo ich mir auch so denke, ja, klar. Was sonst? Leute, das halbe Bolognese-Glas habe ich mir vor einem halben Jahr gekauft, einmal aufgemacht, ein bisschen gegessen und das liegt jetzt seitdem da drin. Ja, klingt gut. Ja. Ja. Dem geht es wahrscheinlich besser als meiner Marmelade. Ja, es hat viel Platz. Das ist auf alle Schimmel, Fälle. Schimmel aus Freiland halt. Ja, bei uns ist halt alles mit irgendeinem so Tofu-Zeug und so voll. Also, keine Ahnung. Boah, ich hab mir jetzt aber einen Sandwich-Maker gekauft, Simon. Oh, geil. Oh, nice. Ja. Richtig investiert. Und dann direkt Schmelzkäse und nochmal Salami hinterher. gekauft. Und direkt versifft. Und die Baguette-Salami ist schon weg, oder was? Nö. Jetzt ist ich so zwischendurch auf Brot. Weiß. Ja, ich habe nämlich Finn besucht in Hamburg. Ha. Ach echt? Das wusste ich ja gar nicht. Mega krass. Das war meine Woche. Hey, warst du eine ganze Woche du warst da? Dann, nee. Nein, ich war, aber es hat schon die Woche ziemlich geprägt, weil ich war da 3 Tage. Das war schon. Ja, 3 Tage ist eineinhalb. Stimmt, ich war nur anderthalb Tage da. Und, ja, 2. Und ihr wart auf der Reeperbahn, habe ich gesehen. Mhm. Auf Social Media. Ja, mal gucken, ne, was da so geht. Und wurdet ihr angequatscht? Nee, Simon ja, hat sich nicht in die Herbertstraße reingetraut. Ich dachte, er hat sich nicht in die Herbertstraße reinziehen lassen. Nee, aber das, also, wir sind ja konsequent an den Noten vorbeigelaufen. Die sind halt schon ziemlich penetrant dann, ne? Ja. Wie zum Beispiel, also man sieht das ja immer in Filmen oder so, aber ist das ja, wenn da Leute so? Landen. Na, süßer, also, willst du nicht mitkommen? Wirklich alle 2 Meter steht so ein Mädel rum. Mit so hässlich, also man erkennt die immer an den Schuhen, das ist ganz gut, die haben so alles so hässlich. An den Schuhen. Also, die haben alle unterschiedliche Klamotten an, sehen im Gesicht zwar ziemlich tuntig dann aus, aber, also was heißt tuntig, aber ziemlich nuttig halt. Und die Schuhe, das sind immer diese Fellschuhe. Ey, kannst du nicht so viel Beatboxen? Ja, und was? Nee, aber wir waren dann recht. Achso, dann, ja, die sprechen dich dann halt an, ob du mit denen auch nicht mitkommen möchtest, ne? Aber auch wirklich so ein, hey, Süßer, na, willst du mitkommen? Ja, ja, klar, genau. Wirklich so. Ja. Na, Süßer? Ja, ja, sicher. Ja. Sonst locken die mich ja auch nicht. Wobei, ja, sonst locken würden. Wobei die aber, glaube ich, eher ältere Leute ansprechen. Ja, also, ja, ich glaube, das eher ältere, reiche Herren, Golfplatz, aber. Ja, gut, das siehst du ja nicht immer, ne? Stimmt. Ich bin auch reich. Du, ob arm oder reich, der Preis ist, glaube ich, gleich. Ich weiß nicht, boah, ist mega gereinigt. Hatten die da so ein T-Shirt auch drauf an? Hatten die so ein T-Shirt an, wo das drauf stand? Das finde ich sogar relativ. Egal, ob arm oder reich. Der Preis ist, glaube ich, gleich. Preis, glaube ich, gleich. Wow. Möglicherweise, vielleicht. Vergleichen Sie jetzt Nuttenpreise auf Nutte24, dem Online-Fuck-Portal für Prostituiertenbewertung. Ist das dann so am Eingang zur Herbertstraße, ist dann so ein großer Live-Ticker, ja, so, welche gerade wie viel kostet und dann jetzt vergleichen. Und sparen. 500 Euro sparen. Jetzt weg. Wie am Flughafen oder so. Da ist so eine Tafel mit Zeiten und Terminal, ja, genau, wo gerade was frei ist. Der gerade ausgebucht, genau, ist und so. Ja. Wo man merkt einfach, wie voll vom, in Anführungszeichen, Land kommen. Ja, klar. Ist ja auch vielleicht nicht schlimm. Nee. Nee, und dann haben wir an dem einen Abend Burger gegessen, bei Burgerlich, das ist mega nice, und an dem anderen Abend haben wir Indisch gegessen. Das war super geil. So Leipzig-Feeling nochmal aufleben lassen. Aber genau, im Endeffekt, ich weiß nicht, ob es bei allen Indern so ist, ich war erst bei 2, aber es war genauso wie in Leipzig, einfach 1:1. Ja, alle Inder sind immer gleich, das ist wirklich so. Es gab genau, nein, das ist mein Hinweis. Es gab genau die gleichen Dips mit dem gleichen, mit diesen gleichen Reiswaffeln da. Poppadoms, es gab Poppadoms mit den gleichen Soßen. Ja, ich glaube, das muss so. Also ich glaub, ja, einmal diese Kräuter, dann diese Schafe und einmal diese Mangosoße, die genau die gleichen vom Geschmack hatten wir. Das muss alles gleich schmecken, sonst ist es gar nicht indisch. Also nur mein Spinat mit Lamm, der war ein bisschen schärfer als in Leipzig. Jetzt wahrscheinlich so einen staatlich geprüften Inder-Tester oder sowas. Ja, genau. Und der ist für Qualitätssicherung ist er zuständig. Das ist irgendwie. Wahrscheinlich gibt es im indischen Großhandel einfach nicht das. Aber es gibt so wirklich so einen von der indischen Regierung, so einen Restaurantkommissar oder sowas, der die Vertretung im Ausland kontrolliert. Das steht in der Verfassung drin, wie viel Curry du in dein Curry packen musst. Genau. Bist du gar kein Inder. Nee. Du bist einfach nicht authentic dann. Authentic musst du sein. Oh, ja. Das hatten wir gerade in der Vorlesung, dass Authentizität nicht Authentizität Aha. ist. Aber das führt jetzt, also das eine ist authentisch, wird ja bei uns oft gleich gebraucht wie glaubwürdig. Aber es kommt vom griechischen Authentis, das ist der früher was zu sagen hatte. Und Authentizität ist ein Problem, wenn dieser nicht da ist. Das heißt, du weißt nicht, wem du deine Aufmerksamkeit schenken sollst. Ah, okay. Und das ist was ganz anderes. Naja. Dann musst du nämlich einen Text oder sowas, damit der halt authentisch ist, musst du ihn halt autoritativ authentisieren. Oh Gott. Okay. Das ist wirklich die Vorlesung, das ist die Vorlesung mit den schwierigsten Wörtern. Autoritative Authentisierung, Homöostase, Organisation und direkte semantische Ratifizierung und so ein Kram einfach. Apropos Uni, seid ihr weitergekommen mit eurer WG? Ich? Ja? Ich habe bis heute musste meine Kündigung im Studentenwerk ankommen. Ich hoffe, das hat sie getan. Und sonst, wir haben die Wohnung. Aber die Wohnung hattet ihr schon, ne? Genau, die Zusage dafür hatten wir schon. Am 1. März kriegen wir den Schlüssel. Ich habe gar nichts mitgekriegt. Mit wem ziehst du zusammen? Mit einer Kommilitonin. Mit deiner Mutter. Ich wollte es dir nicht sagen. Das ist jetzt natürlich sehr unpraktisch, dass du es auf diesem öffentlichen Wege jetzt erfährst. Mit deiner Mutter. Ja, finde ich gut. Deine Mutter hat jetzt hier angefangen zu studieren. Du, die hat einfach gedacht, hier ist weg, dann ziehe ich jetzt auch weg. Ja, sei doch froh, bringt sie wenigstens ihren Thermomix mit. Also. Genau, das ist sehr, sehr cool. Und ein bisschen Paprika-Creme. Kaution. Ja, Kaution. Und die war in einem anderen Studentenwohnheim deiner Mutter untergebracht und hat mich gefragt, ob ich nicht eigentlich was Eigenes haben möchte mit ihr zusammen. Und ja. Ist meine Mutter denn wenigstens heiß? Nicht nur auf der Wohnebene. Kein Kommentar. Aber ich sag mal so, wir wohnen dann in Bahnhofnähe. Aha. Stehen denn auch Nutten am Bahnhof? Ja, kann ich mir vorstellen. Oh Gott. Ich krieg gerade Kopfkino mit Tetosport. Gut. Ja, es war ein bisschen zu weit geführt. Aber apropos Studium, ich wollte in der zweiten Folge haben Simon und ich uns ein bisschen lustig gemacht über Jura-Studenten und ihre Insider. Und da wollte ich mich, so leid es mir tut und so ungern ich das tue, wollte ich mich in aller Form bei allen Jura-Studenten entschuldigen. Warum? Weil es ist mir was klar geworden und ich kann mich damit nicht mehr identifizieren. Ich habe ein schlechtes Gewissen damit, dass ich da so Witze drüber gemacht habe. Also es ging ja darum, dass die so Insider-Witze haben mit, ja, dann habe ich ins Steuergesetzbuch geguckt, aber dabei meinte ich doch das BGB. und das ist halt kein guter Witz und ist irgendwie peinlich, wenn man sich über solche Insider-Witze irgendwie identifizieren muss. Aber ich habe neulich mitbekommen, dass es das bei uns sehr wohl auch gibt. Und dann so, da muss man wohl doch wieder Adorno lesen. Ja. Und das ist genauso peinlich wie Jura-Insider. Und exakt, das ist mir auch aufgefallen. Da habe ich den Jura-Studenten, Studierenden, habe ich Unrecht getan. Ja, ich finde es aber trotzdem immer noch witzig bei den Jurastudenten, weil ich finde, da ist es so besonders inflationär, ehrlich gesagt. Aber Boah, du aber auch, ich glaube, das gibt es in jedem Studiengang. Also wenn sich dann bei uns darüber lustig gemacht wird, dass die geschnittene Linie als Ansichtslinie dargestellt wurde. Haha, wie kann man nur so dumm sein? Wie was für Anfänger, was für Anfänger. Das ist ungefähr genau das Gleiche. Das war echt dumm, Kilo. Ja, genau, eigentlich musst du das fluchen. Hä? Der hat ja eine Aufrissachsonometrie gemacht, dabei war doch eine Grundrissachsonometrie gefragt. Ja. Oh nee. Okay. Was für ein Spassi. Was ist ein Fauxpas? Ja, das ist so richtig stimmt. Ja, aber jedenfalls habe ich mich ein bisschen unfair damit gefühlt, dass ich quasi da darauf rumgeritten bin. Und im Endeffekt betrifft das jeden einzelnen Studiengang, den es gibt. Da kann man sich selbst nicht von ausnehmen, leider. Das musste ich schmerzlich erfahren. Naja, außer du studierst halt nicht. Ja, aber auch dann gibt es das wahrscheinlich. Ja, ja, ja, klar. Immer wenn du dich irgendwie spezialisierst, kannst du dann darüber... Ja, genau. Ja, selbst wenn du Elektriker wirst oder sowas. Ja, dann hat er das blaue Kabel genommen oder hat er da den Minuspol statt dem Pluspol und hat er die Kapazitäten wieder umgekehrt, der Depp. Ja, genau. So. Ich könnte jetzt auch sagen, jetzt hat er die Kante an der rechten Seite angefahren und dann hat er die Zielklinge vergessen. Teuer Bildung. Oh nee. Ich weiß gar nicht, was ich sagen könnte. Bestimmt mega viel. Ja, oh. Ja, aber bei dir interessiert aber das halt auch einfach keinen Finn. Nö. Bei Finn, eben. Bei dir ist das jeder gewohnt, dass man da nichts versteht. Ja. Naja. So Finanzkram und so. Aber Thilo, ihr habt neulich irgendwie mit VR. Ja, oh. Das hast du auf Snapchat gesehen wahrscheinlich. Ja, genau. Wir hatten eine Betreuung, also ein Kolloq, und haben unsere Sachen da vorgestellt. Und Therese, meine Kommilitonin und ich, wir waren halt in einer Gruppe zusammen. Also es waren jeweils zwei Arbeiten. Und wir waren irgendwie die Ersten, die die Sachen aufgehängt haben. Und unsere Betreuerin war dann schon da. Und alle anderen hatten noch nicht aufgehängt. Und dann waren wir irgendwie dann die Ersten, die auch dran waren, waren nach 2 Minuten fertig. Weil es auch irgendwie nicht so viel zu beanstanden gab, wie auch immer. Sonst stehen wir da immer 2 Stunden drum rum, bis sie dann endlich mal bei uns ist. Aber das kam uns natürlich ganz entgegen. Und dann kam unser Betreuer aus Entwerfen und fragte irgendwie, ob ein paar von uns ein paar Minuten Zeit hätten. Und alle anderen waren halt noch quasi mit ihrem Kolloq beschäftigt und deswegen sind wir da mit ihm mitgegangen. Und dann hatten die da seid in so seinen LKW gestiegen. Richtig, und genau. Schokolade bekommen. Ja, das mit Bonbons-Glock, genau. Ne, das war in einem der Zeichensäle. Und das ist so ein, also von bildnerischem Gestalten, also quasi Kunst war das irgendwie so ein Projekt aus dem höheren Semester. Und das, also die haben sich so Geschichten ausgedacht, die irgendwie einen Gegenstand oder sowas beschreiben. Die haben sie dann Leuten vorgelesen. Die haben dann das, was sie gehört haben, 2D quasi auf Papier gezeichnet. Dann haben wir jetzt, also wir waren dann halt die, die quasi danach in der Reihe waren, wir haben dann diese 2D-Zeichnung bekommen und sollten die dann im 3D-Raum darstellen, indem wir halt diese VR-Brillen aufgesetzt haben. Und dann hatte man halt so einen Joystick in der Hand quasi und konnte dann im Raum so Linien ziehen. Das war richtig cool. Also du konntest wirklich so durch dein Gebilde dann so durchgehen und quasi dich auch dabei drehen, während du die Linie gezogen hast und die so um dich rum wie so eine Spirale ziehen. Also das war einfach mega cool. Und nachher haben wir auch noch sowas gemacht, dass du so im Weltraum standest und dich dann so umgucken konntest. Das war auch mega cool. Naja, genau. Und dann haben wir das gezeichnet und als es dann fertig war, wurde dann war das quasi so aufgenommen worden. Also dann wurde quasi jeder Strich, den ich gemacht habe, ist dann so aufgenommen worden von dem Programm. Und dann kann man sich das als Video quasi wieder angucken, wie ich das gezeichnet habe. Und das wird dann jemandem wieder gezeigt. Und der bastelt dann aus irgendwie, weiß nicht, aus Ton oder aus Papier oder irgendwas eine Raumskulptur, also eine tatsächlich greifbare Skulptur dann wieder. Und dann diesen Transformationsprozess quasi von der Geschichte über das auf dem Blatt gemalte, dann im Raum gemalte und dann den tatsächlich anfassbaren Gegenstand, das ist quasi deren deren Projekt gewesen. War auf jeden Fall ziemlich cool. Ja. Und nebenbei habt ihr noch kurz diese Abgase für VW getestet, oder? Ja, genau, genau. Bei ein paar Abgase getestet, war gar kein Problem. Das war doch bei euch an der Uni, ne? Ja, bei uns an der Uni. Also, dass es an Menschen getestet wurde, aber zumindest die Pressemitteilung war, dass es für irgendwie Stickoxidbelastung im Arbeitsumfeld oder so galt und nicht für Abgase. Aber naja, das kannst du auf alles beziehen, ne? Ja. Hey, und wie habt ihr die getestet? So durch einen Vaporizer gezogen oder so? Ja, nee, also schön so E-Liquid Diesel Flavor. Also du musst erst zu den Maschis gehen, die bauen dir dann so einen kleinen Motor und dann stehst du dich auf dem Klo ein und wenn du stirbst, dann hast du verloren. Ah. Okay. Das Game Over. Ach, das war ein Spiel, okay. Ja, war ein Spiel, genau. So russisch Roulette-mäßig. Und hat eine Krone bekommen und durfte dann... Ja. Okay. Ne, der hat einen VW abgekriegt wahrscheinlich. Ja. Last Man Standing. Last Man Smoking. Mhm. Ja, geil. Habe ich noch irgendwas Tolles, was ich erzählen kann? Ja, Leute, erste große Pause. Erste Awkward Silence erst nach 20 Minuten. Das ist ja, ich lerne im Moment für Baustoffkunde. Es ist mega interessant. Nicht? Also falls jemand von ja, hast du da überhaupt euch... eine Vorlesung mitgemacht bei? Ja, zwei, drei oder so. Ja, und da geht es also, dann um Styropor und um Beton und Backstein und Klinker. Ja, quasi. Also nicht unbedingt in der Reihenfolge und um Styropor weniger, aber so ungefähr, ja. Die Baustoffkenngrößen ficken mich hart. Aber ansonsten geht's eigentlich. Bindemittel sind auch kacke. Ja, also das Finn war ja, warst du da? Im November oder so? Weiß ich nicht mehr. War ich glaube im November. Also davor ja, war ich, glaube ich, genau, bei jeder Baustoffkunde-Vorlesung oder bei jeder. Und dann war Finn da. Und am Dienstag ist er gefahren, weil wenn dann fahren wollte, bin ich da nicht hingegangen, weil ich ihm ja noch zu einer vernünftigen Uhrzeit Tschüss sagen wollte. Die fängt halt immer um 8.30 Uhr an und dann bin ich halt zur Vorlesung danach gegangen. Ja, genau, und halt auch, weil die immer so früh anfängt, bin ich dann danach nie wieder hingegangen. Bis jetzt. Gestern war die letzte Vorlesung, naja, ist dann so. Ja, und dann ist immer irgendwie großes Erwachen. Naja, also ich habe ein Skript, okay. Und die lesen dann quasi nur das Skript vor, was halt ein bisschen unnötig ist. Und ich lerne eigentlich nur mit Altklausuren, also... Okay. Ist Simon eigentlich noch da? Also lange still war. Weil solange keiner ins Mikro geatmet hat. Ja, das war sein einziges Lebenszeichen. Vor allem im Skype-Anruf sieht es halt mega witzig aus, wenn das sein gezeichnetes Lama so seltsam beleidigt guckt und man sagt einfach seit 10 Minuten nichts. Ja. Naja, und also jetzt schlage ich mich halt mit irgendwelchen. Mit dem E-Modul von Beton und Stahl rum und ja. Sick. Ich hab am Montag meine erste Klausur geschrieben über Musikgeschichte. Von der Gregorianik übers Mittelalter bis zum Barock. Und das sind in etwa die spannendsten Epochen, die es überhaupt gibt in der Musikgeschichte. Und das Witzige war, eine Woche davor hat er uns die Fragen diktiert, die drankommen. Und das ist natürlich die gut. Eine Frage konnten wir quasi noch nicht wissen, weil wir nur eine Dreiviertelstunde geschrieben haben. Das heißt, in der ersten Dreiviertelstunde an dem Tag, an dem wir die Klausur geschrieben haben, hat er noch normal Vorlesungen weitergemacht. Und hat dann halt was an die Tafel geschrieben, was dann in der Klausur noch dran kam. Und weil wir es ja nicht lernen konnten, hat es quasi an der Tafel stehen lassen. Und dann mussten wir das für die Klausur einfach von der Tafel abschreiben. What the fuck, was ist das denn? Und also, ja, es ist eigentlich auch, ist ja nur eine kleine Abfrage. Also Sie können Fließtext schreiben, Sie können Prosa schreiben, Sie können aber auch in Stichpunkten schreiben. Und mit Schönschrift müssen Sie sich auch keine Mühe geben. Ich bin sehr gut in Entziffern. Er hätte es echt ein Gedicht schreiben können, das wäre voll gewesen. Aber wir hatten nicht so viel Zeit. Das wären doch ein paar Fragen, sonst hätte man sich noch ein bisschen mehr Mühe geben können. Dichterische Mühe. Auf jeden Fall. Das lohnt sich immer. Danke für den Beitrag. Das Witzige ist, dass man das in der Aufnahme halt nie hört. Das sind jetzt alles Dinge, die so Phantomschmerzen oder so in der Aufnahme, wenn alle zusammen lachen oder sowas, Angst vor irgendwie Weltuntergang und Erdbeben hatten und alle Fragen. Also zur Info, Simon hat sehr stark ins Mikro gearbeitet bei uns. du hattest jetzt auch irgendwie so ein Blog-Seminar, war das? Musik. Am Samstag? Achso, Filmmusik. Genau, hast du da deinen Film da abgegeben oder wie? Gezeigt nee, ne? sogar. Okay. Genau, das war unsere Prüfungsleistung, dass wir einen stumm geschalteten Kurzfilm bekommen haben und sollten uns eine Minute daraus suchen und die komplett vertonen. Beziehungsweise wir konnten uns entscheiden, ob wir überhaupt Geräusche machen. Da es ja um Musik ging, ist es irgendwie logisch gewesen, dass alle dazu Musik gemacht haben. Aber manche haben auch den Ton quasi weggelassen, die Geräusche. Und wie wurde dann angenommen? Ganz gut, aber alle wurden gut angenommen. Man musste halt noch was zu seinem Konzept sagen. Und mein Konzept kam, glaube ich, ziemlich gut an. Und musst du mal schicken, den Film. Nachher. Ja, kann ich gut machen. Genau, und ja, in der Musik gibt es natürlich immer, wir haben halt nicht die Möglichkeiten, das super professionell zu machen. Und das wurde ja auch nicht erwartet nach zweimal Blog-Seminar. Genau, und dann haben wir quasi am Samstag 6 Stunden lang 1- bis 7-minütige Ausschnitte gesehen, wie Leute fast oft dieselben Minuten aus dem selben Film neu vertont haben. Wir saßen da 6 Stunden und haben den gleichen Kurzfilm immer und immer wieder geguckt. Aber es war irgendwie super interessant, weil jeder Film dann irgendwie doch für sich ganz anders nochmal war. Was ich ein paar Mal gedoppelt hat, waren dann halt die Interpretationen und die Konzepte. Da hätte man dann ein bisschen kürzen können, aber genau. An sich war es gar nicht so langweilig, wie es klingt, wenn man hört, dass man irgendwie 6 Stunden eingeschlossen Kurzfilme geguckt hat, den gleichen Kurzfilm geguckt hat. Aber es war ganz cool. Aber das Sonntag dann auch nochmal, ja, oder genau, nicht? Aber da... Oder war das jetzt nur Samstag? Das war Samstag und Sonntag, aber die Filme vorgeführt haben wir nur am Samstag. Ach so. Genau, und am Sonntag ging es dann um Urheberrecht und wie verdient man überhaupt Geld als Filmkomponist und 4 Takte, ne? Was? Ja, wenn man mehr als 4 Takte so, übernimmt, nee. Ist doch, glaube ich, dann Urheberrechtsverletzung oder so. Nee, das ist Bullshit, glaube ich. Das ist irgendein Mythos. Das geht auch von 4 Sekunden oder sowas. Wenn du was nimmst, was sich jemand anderes ausgedacht hat, dann brauchst du seine Erlaubnis dafür. Dann brauchst du die Rechte, das benutzen zu dürfen. Dann, ja. Und wenn man durch Zufall die gleiche Melodie kriegt? Dann ist kein Problem. Aber... Okay, man muss halt beweisen wahrscheinlich, dass man das andere nicht kannte. Ne? Das sind ja dann immer so bei den ganzen Plagiatsfällen oder sowas, da gehen dann ja Gerichte durch und gucken, inwieweit diese 4 Töne, die der andere auch angeblich nachgemacht hat, inwieweit die irgendwie für den Charakter des Liedes halt einzigartig sind und ob das deswegen krasse Urheberrechtsverletzungen sind. Was anderes ist, wenn ein Komponist oder ein Rechteinhaber 75 Jahre lang tot ist, dann entfallen dessen Rechte. Dann darfst du das benutzen, wie du willst. Es sei denn, du benutzt halt die Noten von dem. die Partituren, weil die Rechte beim Verlag liegen. Und das ist dann wieder was anderes. Aber du kannst theoretisch, kannst du irgendein Mozart-Stück halt aus dem Gehör irgendwie abschreiben oder sowas. Und dann kannst du damit machen, was du willst. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch in 75 oder in 70 Jahren Michael Jackson-Song ganz noch, also 1:1 aus dem Gedächtnis auflegen, sag ich mal, also wieder neu machen und würde damit Geld verdienen, theoretisch. Jo. Easy. Ja, hau raus. Ja, dauert noch wahrscheinlich will das in der Zeit. Ja, aber da will es wahrscheinlich auch keiner mehr. Ja, das kann gut sein. Da sind wir mit bei irgendwelcher Future Space Musik. Ja. Oder wieder Knochen auf Schädel. Ja, genau. Dann hören wieder alle Oper. Ja, Oper ist, glaube ich, mega. Also ganz witzig. Möchte ich auch mal wieder rein irgendwie. Mal schauen. Aber so in der Zukunft, so irgendwie Space Oper. Ja, Space Oper, ja. Ich hab ja mal in einer Science Fiction Oper mitgespielt, tatsächlich. Krass. Hilfe, Hilfe, die Globulings kommen. Oh, das ist mal eine Kinder-Science-Fiction-Oper. Oh Gott, hast du gesungen? Nee, ich hab Gott gespielt. Achso, okay. Und die Musik war auch ganz gut. Und der Komponist von der Oper war ein Schüler von Ennio Morricone. Von dem krassen Filmkomponisten. Kenn ich. Ja, doch, The Good and the Bad and the Ugly kennst du. Und spiel mir das Lied vom Tod und sowas. Ich hab das gerade als Akte X-Jingle gehört. Ja, Ecstasy of Gold und sowas. Ja, okay, dann kenne ich das wahrscheinlich. Cool, cool, cool. Ja. Simon, erzähl mal. Es tut mir voll leid, was ist denn los? Ja, ich bin am Schweigen die ganze Zeit, weil mein Skype ist die ganze Zeit so am Abkacken. Ich höre die ganze Zeit nur so. Und dann höre ich dann irgendwie so Roboter-Versionen von euch allen. Und dann holt der Timecode irgendwie immer wieder die Stimme so ein. Und dann seid ihr alle so im Reinkommen gehabt. So. Ja, zum Beispiel, wenn es Lachen klang wie Spectacon oder wie heißt der von. Nee. Die Bumblebee klang das gerade. So warte, Simon, hast du die Mail nicht gekriegt? Ich habe das Konzept für den Podcast komplett umgestellt. Ich wollte jetzt, statt Käse-Podcast wollte ich eigentlich einen Robo-Double-Time-Rap-Podcast machen. Das liegt nicht an Skype. Tja, scheiße. Das ist voller Absicht. Du musst deine Mails musst du checken. Wenn du willst, dass es hier funktioniert, dann müssen wir uns da alle reinhängen und dann gehört dazu auch, dass wir regelmäßig Fristen und Termine einhalten, uns informieren. Tut mir leid. So wird das schwierig. Du weißt ja auch nicht, wo das hinführen soll. Ja, also ich vermisse ja auch ein bisschen Engagement, ehrlich gesagt. Ja. Häng dich mal ein bisschen rein. Okay. Engagement. Ein gewisser Engagement. Engagement. Engagement. Was habe ich denn? Engagement. Was habe ich diese Woche krass erlebt? Ich habe irgendwas krasses erlebt, das wollte ich erzählen. Ich wollte es mir eigentlich merken. Du warst in Hamburg, das hast du schon erzählt. Ja, das habe ich schon erzählt. Was ist denn heute noch passiert? Großeltern waren da. Meine Großeltern waren da. Es war ein großes Schulkonzert. Oh, ja. Und ich saß neben einem alten Lehrer von der Schule. Und ich habe mit meiner Tutorin geredet. Meiner Ex-Tutorin. Also aus der Schule. Betonung liegt auf Ex. Ja, war ganz witzig. Und was ist noch passiert? Das Konzert war nice, meine Schwester hat ein nice Solo gespielt. Hat ihr nicht ganz so gut gefallen wie das Konzert davor, aber sie war auch so ein bisschen mehr aufgeregt, weil sie halt meinte, dass es schwieriger war mit den ganzen Leuten, die sie kennt im Publikum irgendwie. Ich war ja bei dem Wettbewerbsvorspiel von meiner Schwester und habe danach gesagt, dass ich es auch voll okay gefunden hätte, wenn sie mich quasi rausgeschickt hätte, weil ich das überhaupt nicht kann. Bei Vorspielen irgendwie dann Ernst bleiben, ne? Vor allem Solo-Fahrspielen irgendwie. Ich find's, nee, nicht ernst zu bleiben, aber es ist mir irgendwie super unangenehm. Ich bin lieber vor komplett fremdem Publikum. Aber da meinte deine Schwester, dass es irgendwie ganz cool war, dass da nicht nur die Jury saß, sondern auch jemand, der aus dem Fenster geguckt hat und einfach nur zugehört ja. hat. Jetzt wenigstens ja. alle, die uns interessiert. Nee, was noch passiert? Ich arbeite immer noch, passiert nichts Spannendes. Die Küche, die wir gebaut haben, die ist jetzt fertig, die wird jetzt gerade eingebaut. Ja. Ist euer Tisch fertig? Tisch ist fertig, Tisch ist zu Hause. Haben wir Freitag nach Hause gefahren. Das war mega stressig, war Freitag, ich musste bis 2 arbeiten, dann hat mein Vater mich abgeholt und den Tisch. Dann sind wir nach Hause gefahren, sind eine Viertelstunde bis 20 Minuten, dann haben wir den Tisch aufgebaut, dann war es halb. Dann habe ich geduscht, meine Sachen noch gepackt und bin dann zum Bahnhof gelaufen. Und bin dann um 3 mit dem Zug nach Osnabrück gefahren. Das war, ja, stressig. Aber hab's geschafft. Genau, und dann um 6:30 bei mir gewesen. Genau. Und ich habe Designated Survivor angefangen und bin schon bei Folge, weiß ich nicht, 10 oder so. Kannst du empfehlen? Ja, es war also Rookie Numbers. Also, ich hab den Numbers ab. Ist spannend. Also ich habe die beiden Staffeln, die jetzt draußen sind, schon länger geguckt und ist mega nice. Also ich fand es mega nice. Kann ich nur empfehlen. Ist es denn so ähnlich wie House of Cards oder ganz anders? Ja, ich finde die Musik ist stimmt, ähnlich. Aber so bei House of Cards will er die Macht haben, bei Designated Survivor hat er Macht gekriegt, die er nie wollte. Ja. Okay, ja. Also irgendwie... Er ist ja irgendwie der einzige Überlebende da irgendwie und deswegen wird er zum Präsidenten ernannt, weil er der letzte Minister, glaube ich, ist. Und er ist Minister für Haushalt, für Wohnungsbau, ne? Für Wohnungsbau. Und er sollte eigentlich am nächsten Tag gefeuert werden, sozusagen von seinem Ministerposten. Und dann wurde er auf einmal zum President. So, krass. Ja, und darum geht es halt die ganze Zeit, wie er, also bei mir sind die jetzt in Woche 6 oder so erst. Und da geht es so darum, dass er sich erstmal die ganzen, die ganze Street Credibility von den Leuten holen muss, dass er der Präsident ist. Weil alle meinen so, nö, das ist halt so ein Spaß, der gar nicht gewählt wurde und so. Also, ja, ist ganz witzig. Und nebenbei passiert da noch so richtig viel Untergrund-Getue mit dem FBI und CIA, das man ja rausfindet, das Kapitol. Nicht, dass wir noch Zuhörer spoilern. Ja, das ist der Anfang. Ja, die reagieren da ganz grantig. Ja. Nee, das Kapitol wird in Luft gesprengt, die tun einfach gar nichts. So die chillen dann einfach in den Trümmern, bauen sich da die so eine WG. Easy. Die chillen einfach. Ja. Ja. Kommune. Wahrscheinlich, ja. Okay. Simon, willst du mal eine Rubrik raushauen? Hast du die Mail nicht gelesen? Die eine Rubrik machen wir nicht regelmäßig. Why not? Weil Guilty Pleasures müssen. Ach. Es sei denn, du hast einen. Dann gerne raus damit, nee. Aber ich habe heute viel zu viel Schokolade gegessen, aber ansonsten das ist ein klassischer Guilty Pleasure. Das ist gut. Kilo, wie viel Schokolade hast du? Nee, warte, ich habe am Sonntag habe ich 300 Gramm Schokolade gegessen. Zählt es, dass ich meine U-Bahn-Karte verloren habe letztens und die genau an dem Tag aber abgelaufen ist? Ist das ein Guilty Pleasure? Ich weiß es nicht. Das ist Luck, das ist kein Guilty Pleasure. Ja. Nee, das ist dumm und peinlich, aber kein Guilty Pleasure. Ja, dumm und peinlich. Das wäre nice gewesen. Konnte ich direkt ein neues Foto mit der neuen Brille draufballern. Easy. Okay. Ich hab die jetzt sogar wiedergefunden. Draufballern. Okay. Wow. Dann hast du das neue Foto aus dem neuen Ticket rausgeschnitten und auf das alte wieder geklebt. Nö, wieso? Die Monatskarte war ja abgelaufen, genau. An dem Tag, als ich die verloren habe, habe ich ja gesagt. Okay. Also mein Guilty Pleasure ist, ich habe mir auf YouTube ein Video angeguckt, wie man seine Schnürsenkel anders binden kann. Dann habe ich gelernt, wie man seine Schnürsenkel Ich will, wenn man alles Krass. finden kann. Krass. Okay, nee, ich habe auch Ja, ein krass. Sehr Guilty unnötig. Pleasure. Das ist Krass. schon nicht schlecht, ja. Schon unnötig. Jetzt kann ich den, warte, ich muss gerade nachgucken, wie heißt der Knoten? Schon Ich kann jetzt schön. den Berluti-Knoten. Klingt schon fancy. Und benutzt du den auch Ich habe irgendwie? heute, als ich bei Arbeit zu tun hatte, habe ich eine halbe Stunde so Und jetzt Knetriefen hast du dahin ein Haar bekommen. gekreuzt auf den Schuh oder was? Ja, jetzt kriege ich die Schuhe nicht mehr aus. Cool. Auch gut. Ja, Tilo? Ja, mir fällt auch was ein. Da habe ich gestern mit ein paar Kommilitonen drüber geredet. Also eine Freundin von mir hat uns da erst drauf gebracht, weil sie das irgendwie auf Pepper Instagram Challenge. entdeckt hat. Also so andersrum. Cinnamon Challenge. We nein, wenn Ja. man, wenn man, wenn einem wirklich langweilig ist oder wenn man, wenn man gerade mal lernen sollte oder so, dann guckt man anscheinend auf Instagram rum und dann werden einem irgendwelche Sachen vorgeschlagen, so wie Therese, meine Kommilitonin jetzt. So ein Instagram-Kanal vorgeschlagen wurde von einer erwachsenen Frau, so Anfang 20, vielleicht Mitte 20, die anscheinend darauf steht, sich als Baby zu verkleiden, einen eigenen Wickeltisch und so einen großen Schnuller und Erwachsenenwindeln hat und alles irgendwie und so Bodies und so in Erwachsenengröße. Und darauf steht, anreizende Fotos in diesen Klamotten zu machen. Und ihr Freund, ihr Gott, Daddy, aber steht da ist das anscheinend auch dann, ziemlich drauf. Ja, ist so ungefähr ist das dann das Pädophilie? Verstörendste, was das Internet so zu bieten hat. Aber ich kann das so gar nicht sagen, weil Ja, sie aber. steht da ja selber anscheinend auch drauf. Aber genau, von dem Freund aus ist es pädophil, weil sie ist ja Ja, offensichtlich weil ihn es geil macht, dass nicht sie geil minderjährig, war als aber Baby. tut halt so. Ja, aber machen ihn echte Babys dann auch geil? Das ist die Frage. Nein, Ja, machen sie aber nicht. wie. So, okay. Das ist aber der Genau, das ist Knackpunkt. halt die Frage. Ich kann das auch nicht so Das richtig ist der sagen. Oder Knackpunkt. turn dir nur Der dieses Grad des Rollending an. Knacktus. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Und dann. Also wir haben dann so ein bisschen weitergeguckt auf diesem einen Instagram-Profil und sind dann noch auf ganz Ja, viele wahrscheinlich. weitere ge gestoßen. Also so locker 5, 6 oder Tja, so. Theo, das Und ist es auch wurde immer strafbar, wenn man schlimmer. es Also anguckt. bitte nicht Alter, gucken. wie krass Ganz sowas böse. eskaliert einfach. Du bist so schnell, bist du in irgendeiner Subkultur drin, in die du niemals rein Ja. solltest. Ich finde es so witzig, gerade mit diesem Ugandan Krank Knuckles. Ich gruselig, finde es so wirklich. witzig. Ich habe auch ewig gebraucht, bis ich das checke. Ich hab's überhaupt nicht gecheckt. Was soll das? Dieses Was soll Ugandan das? Knuckles, Warum was ist Uganda? Also Ugandan-Ball? Knuckles, weil Ich er glaube, Knuckles ich bin heißt. Warum jetzt so. Uganda? Also, ich glaube, ich bin jetzt so weit, dass ich es erklären kann. Es gibt irgendwie, es gibt ja diesen Sonic-Charakter, Knuckles. Und den hat irgendwer, hat den karikiert, dass er halt so ein bisschen aussieht, als wäre er irgendwie aus Afrika. Und dann gibt es den als Figur, als 3D-Spielfigur bei VR-Chat. Also so einem Virtual Reality Playground für VR-Brillen. Du kannst deine VR-Brille aufsetzen und dann suchst du dir irgendeinen Charakter aus. Da kannst du ganz viele verschiedene Leute nehmen. Du kannst Rick aus Rick and Morty nehmen oder irgendwelche Anime-Girls und sowas. Und du kannst halt auch Ugandan Knuckles nehmen. Und da hat sich irgendwie so eine Sekte gebildet, ob die jetzt aus Scheiß besteht oder ob da irgendwie was anderes hinter ist, ob das eine Weltverschwörung ist. So weit bin ich leider noch nicht in meinem aktuellen Recherchegrad. Aber jedenfalls sind halt treffen sich halt ultra viele, die jetzt halt diese Spielfigur ausgesucht haben und dann sprechen ja alle in diesem Akzent. Und das Ziel dieser Sekte ist, den Weg, also the way, zu finden. Und sie haben sogar so eine Kommandostruktur, so eine Hierarchie, und dann sind die Knuckles halt größer. Die haben so Commander und das Oberhaupt ist die Queen. Und die suchen halt nach dieser Queen und dem Way. Und jedem, der quasi ungläubig ist in dieser Sekte, dem sagen die, you don't know the way, und spucken halt den dann an. Beziehungsweise halt spucken die nicht wirklich an, sondern man hört dann ja in diesem VR-Chat nur die Spuckgeräusche. Und spucken die den an und das ist halt super witzig, weil diese Knuckles so klein sind. Und dann hast du dann so, das ist, als wenn du von irgendwie so einer Meute Zeichentrickmäuse in Rot angegriffen wirst. Und die sprechen alle so mit tiefen afrikanischen Akzenten und spucken dich an, weil du eine Fake-Queen bist und den Weg nicht kennst. Aber es sind schon Leute, die dahinter stecken, oder ist das einfach, sind das Computer passiert? Also nee, da stecken halt Leute dahinter. Da stecken Leute dahinter und die haben sich irgendwie zusammengefunden und haben so eine Sekte aufgemacht. Und das geht voll steil. Und aber ich finde es irgendwie sinnbildlich dafür, dass gerade irgendwie jeder Trend eine eigene Subkultur direkt aufmacht. Also egal, was du auf Instagram findest. Krass oder so, ja, ist es, glaube ich, auch. Aber egal, was du auf Instagram findest, es gibt da immer schon eine Fanbase. Wie heißt diese Regel im Internet, dass es für alles auch Porn gibt? Es gibt irgendwie so eine Internetregel und dann... Ja, okay, wüsste ich jetzt nicht. Egal. Okay, ich ja. Nee, das ist irgendwie so... Malte, hast du noch ein Guilty Pleasure sonst? Nee. Diese Woche, ich glaube, mein Guilty Pleasure wäre, wenn es das... Ich kann das immer nie zuordnen, ob das mein Guilty Pleasure ist oder nicht. Ich bin da übel schlecht drin. Also, dann erzähl's außerhalb von der Rubrik. Nee, ich... Einfach, wenn man Guilty Pleasure hat, dann fühlt man das. Ja, auch. Einfach nur, dass ich viel zu viel Zeit mit Musik hören verbracht habe diese Woche. Also vor allem die Orsons, weil die einfach so dumme Texte haben zum Teil. Das ist verhindert. Naja, gut. Wobei, wo wir jetzt auch schon bei Musik wären. Fließender Übergang, easy. Ja, komm. Um den Übergang wäre es schade, wenn wir ihn nicht wahrnehmen. Ja, Song der Woche. Jo. Orsons große Scheune. Oder Sightseeing-Tour von Orsons. Das ist auch nice. Okay. Sind schon da. Kurz und knackig. Sehr okay. Gut. Ich würde sagen, Stuck in Orbit. Fühlte ich nicht, sagte ich. Was ist denn das? Fühlst du nicht? Okay. Stuck in Orbit von What's or Not. I don't know the song. Gestern noch rausgekommen. Okay. Ziemlich nice. Hab ich noch nie mitgekriegt. Verhältnismäßig chillig, aber geil. Und was ich neulich auch entdeckt habe, war, Walking Away im Muramasa Remix, auch ziemlich nice. Ist schon irgendwie älter, aber kannte ich noch nicht. Ist das nicht in der Road to Mate Playlist? Beides eher chillig. Ich kenne die auch. Möglich, ja. Ich auch nicht. Sicher. Ist alles möglich. Simon, kennst du schon das neue von What's Not? Ja, klar. Ja, klar. Oh. Ja, die ganze Zeit okay. Nichts sagen und dann direkt irgendwie so. Ja, ich höre eigentlich den ganzen, also ich höre jeden Tag, weiß ich nicht, eine Stunde Musik, wenn ich im Bus fahre oder so. Also wenn sich jemand auskennt. Also ich dann. Gehört, ja. Und ja, ich habe auch natürlich die What's Not Radio Playlist runtergeladen und dann ist sowieso immer die aktuellste Musik auf dem Handy und dann habe ich immer ja, dann. Den Shit am Bienen. Ja, was ist dein Song der Woche? Mein Song der Woche ist ein Klassiker. Oh, nice. Und zwar Summit von Skrillex. Den habe ich nämlich, weiß ich nicht, letzte Woche habe ich den mal wieder irgendwie. Ist der, das ist der mit, ist es nicht der mit Ellie Goulding? Ja. Wiederentdeckt. Ja, den habe ich letztens auch irgendwie nochmal gehört. Genau. Keine Ahnung warum. So, Malte? Ja, Dubstep kam auch in unsere Musikgeschichtsklausur dran. Ja. Ist ja schon ein bisschen älter. Ja. Genau. Gehört schon so in gregorianische mittelalterliche Musik. Ja, genau. Stimmt wohl. Ars Subtilior, da ging es richtig ab. Von 1330 bis 1377. Aber, genau. Ich will jetzt keinen zu krassen Stilbruch machen. Deswegen bleibe ich sogar ausnahmsweise heute mal ein bisschen in der Techno-Richtung. Und zwar Night Moves von Chili Gonzales featuring Boys Noize. Okay, kenne ich nicht, glaube ich. Genau, Chilly Gonzales ist ein Pianist und der hat irgendwie so ein Feature mit Boys Noize gemacht. Und das ist irgendwie eine ganz witzige Kombi. Das funktioniert richtig gut. Also hört sich ganz nice an. Ja. Erstmal so, wenn es Piano und Techno ist. Ja, und ab und zu ein paar Streicher noch rein, ein bisschen Chor. Ganz chillig. Ja. Boah, ich habe letztens Tristan Busch mal also in einem Video gesehen. Ne? Ich hätte ihn ganz anders vom Aussehen her Der ist eingeschätzt. voll witzig, ne? Ja. So mit so einer Wolkenfrisur und. Ja, genau. Und so strohblond. Ich dachte immer, der wäre dunkelhaarig. Also so rein vom Gefühl her. Nee, der hat. Das ist ja auch. Das ist immer abwechselnd, glaube ich. Also klar, dass es gefärbt Okay. ist, aber manchmal lässt es auch rauswachsen und dann färbt es wieder nach und so. Und Malte, du gehst wieder aufs Faber-Konzert? Ja, im. Habe ich gesehen auf Facebook. Am 23. Februar. Aber ich weiß noch nicht mit wem. Ich habe ja die Karte zu Weihnachten bekommen. Ah, ach so. Und muss ich mir noch überlegen, ob ich wen überrede mitzukommen oder wen oder ob ich allein Gibt's noch Themen oder wollen wir es hier ab jetzt erstmal beenden Also für ich heute? habe mir gerade das Video angeguckt von dem Hamburg-Wochenende. Ich habe irgendwie so zwischendurch Ich glaube. im halb angetrunkenen Zustand Videos gemacht. Und dann Ja, stimmt, sind wir habe ich auch gerade gesehen. die Treppe vom Übel und Gefährlich runtergegangen. Und dann, Ja. weiß ich nicht, so rausgegangen, finde Sachen mit den Security-Leuten so tschüss. Und dann stehen wir so vor dem Gebäude. Ich filme noch so das Gebäude so ein bisschen ab. Und dann gehen wir so vor so eine Tür. Und dann sagt Finn so völlig stumpf, da kann man reingehen. Da kann man Okay, reingehen. Nee, da kann man nicht reingehen. ja, weil um die Uhrzeit, es war fucking 4 Uhr morgens. Und das hatten wir aber auch in, ich glaube, das war dann sogar noch in der Einführungswoche. Da waren wir auf irgendeiner Party, auch in der Nähe vom Bahnhof. Und dann sind wir zu Fuß zurückgegangen und uns kam aus irgendeiner anderen Disco, kam uns jemand entgegen. Und halt beide Parteien sehr angetrunken. Und wir sind an irgendeinem Gartentor oder so vorbeigegangen. Und dann haben wir uns quasi gekreuzt. Und dann dreht er sich nochmal um und meinte, sorry Jungs, aber hört ihr das auch? Hört ihr das? Findet ihr diese Tür nicht auch mega gruselig? Und dann hat er uns irgendwie voll gelabert, dass er diese Tür so gruselig findet, dass er da niemals reingehen würde und dass er denkt, dann was passiert, dass da irgendein Monster wohnt oder sowas. Und hat das Handy rausgeholt, weil er der Meinung war, jetzt die Polizei rufen zu müssen und sowas. Und dann, keine Ahnung, haben wir den voll gelabert und sowas, und Okay. damit er nicht die Polizei ruft. Und dann wollte er halt wieder zur Disco gehen und wollte uns überreden, mitzukommen, weil er wahrscheinlich voll Schiss hatte. Aber wir hatten keinen Bock und dann haben wir ihn alleine gehen lassen, aber ihm noch einen guten Weg gewünscht, damit er nicht allzu ängstlich dahin gehen musste. Klingt nach einem gelungenen Abend. Ja, auf jeden Fall. Wenn man vor dunklen Türen Angst hat, dann ist auch irgendwann mal Schluss. Schluss. Ja, das Schluss. war ein super Stichwort Ja. gerade. Stichwort. Gute Nacht. Das habe ich gehört, das Wort. Schluss. Alles klar, dann haut da rein oder wie sagen wir Ja, es? Machen wir abonniert jetzt uns Schluss? auf. Okay. Abonniert uns auf Ask.fm, Hau da rein. ICQ, OSC, StudiVZ, Skype. Ich heiße auf Skype Hot Unicorn 1995. Und die gibt's bestimmt. Ey, du heißt fast so wie ich. Ich heiße heute Ach, Unicorn krass. 1995. Okay. Heißt Juni Hotcorn Thilo 1998. heißt Juni Richtig, Popcorn Juni Popcorn. That's me. 69. Haha, Wir lol. sind alle auch auf Gr Genau, wir sind alle auf Reddit unterwegs, auf Tumblr auch. Wenn ihr uns folgen wollt, könnt ihr das da gerne tun, und sonst hören wir uns nächste Woche wieder. Gut. Jo, Tschüss. haut da rein, so bis zur 9. Folge. Tschüss, Tschüss. tschüss. Trinke Fanta, sei Bambucha. So, mein Auge. Oh.